Tja, trotz wetzigem Indikativ, es tut uns furchtbar leid. Patrick ist gerade eben hochgekommen, er klagt über Kopfschmerzen und alles dergleichen. Naja, Patrick, gute Besserung. Ja, wünschen wir dir hier von oben ganz gute Besserung. Vielleicht lässt der Kopfschmerz ja nach. Ich komme jetzt mal runter zum Tresen. Mal gucken, ob du wirklich im Bett liegst oder nicht doch noch irgendwo unter der Decke BNL hörst. Ich weiß, warum der Kopfschmerzen hat. Der gehört zum Kreis der anonymen Alkoholiker. Ja! Na, grüßen wir die hier an der Stelle auch nochmal, ne? So die AAs. Nicht verzagen, weitermachen. Ja, wie gesagt, kein Patrick in der BNL-Party, darum jetzt eine BNL-Satzparty, die schon gekürzt worden ist vom Flo, vom Michael. Mit uns, also uns kriegt man doch nicht tot, ne? Euch kriegt man nicht tot, genau. Ihr könnt anrufen hier im Studio 1 von Radio Benelux. Ja, und die Telefonnummer vom BNL ist 50 Mark. Also wenn ihr 50 Mark überweist, dann werdet ihr Ehrenmitglied und dann bekommt ihr unsere Telefonnummer garantiert zugeschickt. Wenn das zu viel ist, weil ja der eine oder andere gar kein Geld kriegt, so wie ich jetzt im Moment, oder nur ALG bezieht, ist ja ganz wenig, dann kann er sich hier anschließen und zwar beim Gehe zu einem BNL-Fanclub, werde doch Mitglied, zahle 5 Mark und wird auch im Rahmen des Mitgliedes in diesem BNL-Fanclub unsere Telefonnummer erfahren und kann uns dann hier in der Party anrufen und live über den Äther Grüße und Wünsche und Feuer alles eben durchgeben. Hm? Ist doch eine gute Idee. Und ihr unterstützt uns weiter. Denkt mal drüber nach. 5 Mark, 5 Gulden oder 100 belgische Franken einschicken an einen BNL-Fanclub. Die werden hoffentlich jetzt wie Pilze aus dem Boden wachsen überall. Oder einfach an uns schicken, ans Postfach 10, 4700 Belgien, Olpen in Belgien. So, aber alle diejenigen, die unsere Telefonnummer schon haben, können anrufen, können sich Platten wünschen, sofern wir sie haben. Besonders die aktuellen Platten sind gemeint. Werden wir sie raussuchen und auch für euch spielen. Wie gesagt, sofern wir sie haben, ruft an. Das grüne Telefon vom Benelux Radio steht euch offen. Wir wollen hoffen, dass wir noch bis 11 Uhr oder 23 Uhr viel gute Stimmung für euch parat haben. Viel gute aktuelle Musik wird unter anderem auch dabei sein von Devo, Rick Springfield und noch vielen, vielen anderen. Und naja, was sagtest du, Joe? Wow! Wow! Kennst du Ricky King? Ricky King, yeah! Und damit fangen wir jetzt an. Nein, super. Nicht mit Ricky King, nein, mit Rick Springfield. Und Human Touch? Richtig! Wow! Get the Human Touch, get closer, come on! Wo bleibt der Human Touch von euch? Packt ans Telefon, ruft an hier bei Radio Benelux, das grüne Telefon. Steht euch offen. Jörg? Ja? Aber die Leute haben noch was anderes zu tun jetzt, als zum kalten Telefon zu greifen. Würdest du gerne zu einem kalten Telefonhörer greifen jetzt? Wenn man heiße Musik hört? Ah ja, oder wenn du heiß unter der Decke liegst? Ah! So, das war der humane Touch. Und was hören wir nun, Joe? Devo. Devo, eine ganz, ganz, ganz wilde Gruppe aus Amerika. The Theme from Mr. Detroit. Michael, wo bist du? Michael, wo bist du? Ja, wenn der Michael gerade zuhören sollte, soll er mal hier oben ins Studio kommen, ins Studio 1 von Benelux Radio. Was sagst du? Ja, Michael, komm und bring uns ein paar Bier mit. So, der Michael ist auch mal wieder da und ich soll viele, viele Grüße vom Onkel Patrick bestellen. Ich habe mich eine Stunde bei ihm aufgehalten, er ist gerade in sein Bett reingesprungen. Das Bett ist zwar zusammengekracht, aber seine Stimme wird nicht besser werden. Er kann also wirklich nicht ans Mikrofon kommen und Platten drehen, beziehungsweise Kassetten einlegen. Das können wir auch. Also wenn schon der Patrick da sein soll, dann muss er auch sprechen. Und er bestellt allen Hörern viele, viele Grüße und er ist bestimmt nächste Woche wieder dabei und wir sollen ihn gut vertreten. Wir hoffen, dass wir das tun. Ja, will ich auch hoffen. Aber wir wollen natürlich auch unsere Hörer aktivieren, mal bei uns hier anzurufen im Studio, denn es ist immer noch Partyzeit und ihr könnt uns ein paar Anregungen per Telefon durchgeben. Ich kann es nur so machen, dass wir können das mal vervollständigen, was wir heute schon im Laufe des Tages immer gesagt haben. Wir haben ja neuerdings den BNL-Flohmarkt. Vielleicht können wir das direkt jetzt innerhalb der Party auch mal durchgeben. Wer Lust hat, was zu verschenken, zu verkaufen oder zu tauschen oder was er eben hat, der kann mal kurz anrufen. Wir geben das sofort hier durch. Da klingelt es schon. Und erst einmal viel, viel Musik, verspricht der Jörg jetzt. Aber was ist das, was jetzt kommt? Electric Love und Judy Jackson, so nennt sich die junge Dame. Mal gucken, ob sie auch jung ist oder so. Nun, Prost. Prost. Michael. I'm here, baby. Kennst du Funboy 3? Funboy 3. 3-3? Ja, das muss irgendwie so eine englische Gruppe sein, ja. Die oui, oui. Jungs, die immer viel Freude am Leben haben, ja? Ist das richtig? Richtig. Was machen die Jungs? Our lips are sealed. Meine auch im Moment, also viel Spaß. So Leute, das waren die Funboy 3 ohne Bananarama mit Our Lips Are Sealed und nun hören wir einen Exit-Tipp, aber danach gibt's 5 Platten zu gewinnen, also Langspielplatten muss man dazu sagen. Hört danach genau zu, hier ist Joe Boxer, sein Exit-Tipp von Benelux Radio und Johnny Friendly. Udo. Ich bin hier. Du bist da und in der Leitung haben wir auch eine junge Dame. Wie in der Leitung? Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Hier ist Tina. Die Tina. Ja, welche Tina? Martina, Tina? Nein, die Tina. Einfach die Tina? Ja, die Tina Peter. Also, dann kann das nur aus Stolberg die Tina Peter sein, ist richtig? Wenn du wüsstest, wie du jetzt auf dem Boden liegst hier mit dem Telefon so kreuz und quer unter den Füßen, den Schweißgebadeten vom Jörg. Ja komm, das kannst du dir das vorstellen? Das ist meine Kunst, wie ich den Hörer hier hingelegt habe. Aber bist du sprachlos? Nee. Nee. Nö, nö? Nö. Was ist denn mit dir los? Hast du Kummer? Nee, Kummer nicht. Was denn? Bitte? Was denn? Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Das ist nett. Ich habe nein. Nichts getrunken, deshalb. Ja, dann müsstest du mal unser Studio sehen, das ist vor lauter dunklem Bier gar nicht mehr zu entziffern hier. Meinst du Schwimmbad? Schlimm, der Joe, der ist auch in der Kantine und der verabschiedet sich nämlich von den hübschen Kantinen, wie heißen die Dinger da unten? Kantinisten. Kantinisten, ja. Urlaub? Bitte? Macht der Joe wieder Urlaub? Ja, der macht 6 Monate Urlaub. Aha. Der macht 6 Monate Urlaub. Wow. 6 Monate Urlaub. 6 Monate, ich hab gehört. Der hat heute das Zimmer Nummer 6. Ist ja kein Witz, ist wirklich wahr. Hier, das ist der Schlüssel hier, ja? Da steht Nummer 6 drauf. Ja, wir haben ja unsere eigenen Zimmer hier, wir Disc-Jockeys, ist klar. Tina, was ich dich mal fragen wollte, da du gerade am Apparat bist, wir hatten ja mal über Sender gesprochen, über einen sogenannten BNL-Fanclub. Hast du da schon mal irgendwie mal dran gedacht oder irgendetwas in die Wege geleitet? Ja, also ich habe mich jetzt erstmal in meinem Freundeskreis erstmal erkundigt, ne, wer da überhaupt Interesse dran hat und so. Und ich habe einige Leute schon gefunden. Und ich versuche natürlich noch mehr aufzugreifen. Ich komme nochmal drauf zu. Wie viel hast du denn jetzt mittlerweile? Ja, also 5-6 Stück. Also einer weiß es noch nicht ganz genau, ne. Also er weiß nicht, was er davon halten soll. Er hat den Sender noch nicht so oft gehört und so, ne. Und er überlegt sich gerade, Ja, vielleicht hört er uns heute Abend zu, denn wenn, du bist ja denn die Leiterin dieses Fanclubs, ja, und das ist dann in Stolberg und das soll ja auch der einzige dann in Stolberg sein, denn in jedem Ort soll ein Fanclub werden, in der Nähe hier, in Eupen, in Malmedy, in St. Veit, in Bötchenbach, in Stolberg, in Aachen, überall, und jede Leiterin des Fanclubs ist natürlich für die ganzen Leute verantwortlich, das heißt, mit allem drum und dran, mit den Informationsblättern, was alles dazugehört, die zu verteilen, natürlich gehört auch dazu, den Beitrag zu kassieren, liebe Tina, nicht vergessen. Ja. Und wenn wir 10 Mitglieder zusammen haben, macht das ja insgesamt 1000 Franken oder 50 D-Mark. Und dann kriegt der Fanclub kriegt dann jeweils eine Ehrenmitgliedskarte zugeschickt und kriegt dann auch die Telefonnummer. Und dann haben wir immerhin schon wieder 10 Hörer, die Telefonnummer haben und uns in der BNL-Party anrufen können. Das war jetzt für die Allgemeinheit gemünzt, du weißt das schon, liebe Tina. Ja. Und wir wünschen dir natürlich viel Erfolg auf der Suche nach den restlichen 5 oder 4. So, jetzt kommt die obligatorische Frage, nicht wie geht's dir, sondern hast du bestimmte Leute noch zu grüßen? Ja, grüßen möchte ich die Martina Schmalen, den Holger. Welchen Holger? Halfpap? Ich weiß nicht, wie der mit Nachnamen ist, der Freund von Mirko. Ja, das ist der Halfpap. Ist der Halfpap. Ja, hallo Holger. Der hat übrigens heute eine Platte wieder gewonnen. Burning Heart von Vandenberg, das brennende Herz. Wo hast du eigentlich meine Hitparade hingesteckt, Mann? Weiß ich nicht, nein. Tina? Ja. Ach, du bist noch da. Entschuldigung, wir haben dich unterbrochen. Hört mal, habt ihr die Platte von Wender, Club Tropicana? Ja. Club Tropicana. Ja. Mein Musikwunsch für heute Abend. Okay, Baby. Das machen wir, aber du, bleibst mal am Lauscher, das heißt hier am, wie heißt das da, Radiogerät, ja? Ich habe noch was für alle Hörer, auch für dich noch durchzugeben. Und zwar machen wir jetzt Folgendes, es gibt 5 Langspielplatten zu gewinnen und zwar haben diese 5 Langspielplatten zur Verfügung gestellt, eine Band aus Aachen, eine Rockband, die heißt Anaconda, kennst du die? Hast du noch nicht gehört. Deshalb ist das jetzt etwas ganz Spezielles, was wir hier bei BNL machen. Die Band wird eine neue Singleplatte, die haben schon mal eine Langspielplatte in Englisch produziert, eine neue Singleplatte in Deutsch rausgeben. Und da können die Hörer von Radio Benelux mit daran teilnehmen oder mit daran bestimmen, welches die A- und welches die B-Seite werden soll. Ja? Und das heißt mit anderen Worten, ihr könnt uns dann telefonisch anrufen und einfach sagen, ich finde die Platte als A-Seite besser, ich finde die Platte als A-Seite besser und so weiter und so fort. Wir notieren euren Namen und es wird dann verlost unter Ausschluss der, wie heißt es, Rechtsweges oder wie das da alles ist. Ach, ist egal. Auf jeden Fall ist es kein Ziehungsbeamter heute hier. Ihr könnt 5 Langspielplatten gewinnen. Wir spielen jetzt 2 Titel ein und ihr ruft uns dann bitte an und sagt, welcher Titel euch am besten gefällt. Somit habt ihr mitgewirkt an einer neuen Singleplatte von der Gruppe Anna Anaconda, an einer neuen A- und einer neuen B-Seite. Machst du mit? Ja. Okay, dann fahren wir die erste Platte ab. Nicht die erste Platte, den ersten Titel. Die Platte gibt es ja noch gar nicht. Das ist ein Demoband. Den ersten Titel. Der Titel heißt Haut an Haut. Und dafür muss ich die Tina jetzt runternüdeln. Leider, ja. Also Tina, mach's gut, ne? Ja, ebenso. Okay, tschüss. Ganz vertraut, Haut an Haut war das. Der erste Vorschlagstitel für die A-Seite einer neuen Schallplatte von der Gruppe Anaconda. Ja, was meint ihr dazu? Bitte noch nicht anrufen, erst den zweiten Titel euch anhören und dann anrufen, was ihr dazu meint, was die A-Seite werden soll der neuen Schallplatte. Und es gibt, wie gesagt, 5 Langspielplatten zu gewinnen. Und der zweite Vorschlagstitel heißt ganz einfach, was meinst du? Der kommt sofort, keine Sorge, das ist ein Demoband und da ist auch ein bisschen Pause drin, aber hier ist er. Was meinst du? Vorschlag Nummer 2 für die A-Seite. So, liebe Freunde von BNL, das waren 2 Titel. 2 Vorstelltitel für die Seite A. Wir hörten zuerst Haut an Haut und danach den Titel Was meinst du? Die Frage natürlich von uns auch, was meint ihr dazu? Was wäre die A-Seite? Und ihr könnt jetzt im Studio anrufen hier bei BNL, ihr habt die Telefonnummer und sagt bitte Bescheid, was die A-Seite ist. Ihr könnt 5 Langspielplatten gewinnen. Okay, Hans-Peter Sappek ist gerade dran, aber der kommt bestimmt gleich über die Leitung. Der letzte Titel sollte Seite A sein. Der letzte Titel sollte die A-Seite sein. Wir schreiben das auf. Hans-Peter Sappek ist dort. Dankeschön, Hans-Peter. Bitte. Danke dir. Was? Nee. Okay, tschüss. So, der Joe ist auch noch da und ist gerade wieder zurückgekommen. Schönen guten Abend. Und der Joe wird auch in der nächsten Woche noch einmal zu hören sein, allerdings dann von Band, denn live ist er heute zum letzten Mal, beziehungsweise morgen zum letzten Mal hier im Studio. Von Band kommt nächste Woche zwischen 20 Uhr und 21 Uhr ein Special mit der Gruppe Anaconda. So, wir haben noch weiterhin gute Musik, mein Lieber. Jörg, ja? Was haben wir da? Mich ganz aus dem Konzept raus. Was für ein Konzept? Hast du überhaupt mal aufgeschrieben? Da ist schon der zweite Anrufe. Hier geht's rein. Ja, hallo, hier ist Stefan Starkstrom aus Studio Knallfrosch. Hallo, Stefan! Ja, und ich bin der Meinung, der erste Titel ist gehört auf Seite 1. Dufte, bin ich deiner Meinung. Ich würde persönlich den Text besser verstehen. Allerdings beim zweiten war so ein herrliches Solo-Saxophon nach am Ende. Ja, super, ne? Übel. Super, ganz, ganz tolles Sax. Eine Spezialsingle draus machen, die man aufklappen kann, damit man zwei Seiten eins hat. Ja, gute Idee. Hallo, Herr Starkstrom. Ja, hallo. Ich grüße, hier ist der Michael nochmal. Ich darf dich nochmal fragen, du hast gerade gesagt, der Titel Nummer 1 gefällt dir am besten. Ja. Erinnert dich dieser Stil an irgendeine bekannte Gruppe oder irgendwas? Also bei der Stimme habe ich erst gedacht, ob es Mann oder Frau ist, ne? Erst gerätselt. Das ist ein Mann, ja, ich weiß es. Ja, bin ich ja auch drauf gekommen, ne? Ich meine, ich kenne mich nicht so sehr aus, aber ich hatte schon mal an Interzonen erst gedacht. Aha. Aber sonst nicht, ne. Eine Schmoxy-Musik. Oder vielleicht auch, wenn der Helmut singt, aber wenn... Und 101. Ja, da, bei ihm braucht man dann die zwei berühmten Ziegelsteine, dann kommt dieser Effekt auch raus, ja? Ja, ja. Quatsch beiseite. Recht herzlichen Dank, du bist also in dem großen Pott auch mit drin. Ja, ihr könnt ja noch meine Mitgliedsnummer mit hinschreiben. Das tun wir gerne. Welche Nummer ist das? 40. 40? 5 vor 12, besser gesagt 5 vor 50, ne? Ja, so ist es. 45, ja? Ja, 45. Okay, recht herzlichen Dank. Ja, okay. Schönen Abend noch, ja? Ja, viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Musik 1, 2, 3, 4. Weißt du, was nun kommt? Was gut dann? Der Double Dutch. The Double Dutch. Malcolm McLaren. Richtig. Der Verrückte aus England. Yeah, man. Ja, das war Malcolm McLaren und The Double Dutch. Die Telefonleitung ist mittlerweile wieder frei geworden. Ihr wisst ja, es gibt 5 Langspieler an der Gruppe Anaconda zu gewinnen. Und ihr sollt uns sagen, wer der A-Titel der neuen Platte ist. Haut an Haut oder Was meinst du, die wir eben vorgestellt haben. Übrigens, die Frau Schwappes nicht zu verwechseln mit der Frau Schweppes, fragt der Arzt, haben Ihnen die Badetabletten denn gut getan? Oh, Herr Doktor, erwidert diese, ich habe die Tabletten ja runtergekriegt, aber ein richtiges Bad ist mir doch lieber. Junge, Junge, Junge, hier ist was los. Wo ist die Martina? Ja, jetzt bist du sauer, oder was? Ich habe gerade gesagt, mal warten. Wie, warte? Wir sind von der schnellen Truppe, meine Liebe. Das hab ich schon gemerkt. Hör mal, das ist neben der Martin-Luther-King-Straße? Ja. Richtig, kenne ich mich da aus. Ja, kennst du dich auch? Doch, da ist so eine nette, hübsche Kneipe an der Ecke, da verkehre ich meistens. Stimmt das? Ab und zu, ja. Da ist auch ein Billard drin, stimmt es? Stimmt auch. Ja, siehst du, wie ich mich auskenne bei euch in der Gegend, ja, hä? Kennst du auch Herr Klinke? Wie bitte? Herr Klinke. Nee, ihn persönlich kenne ich nicht. Nein, nein. Ist er auch immer da? Ist klar, der Wirt sollte ja meistens da sein. Gottes Willen. Mama, ja. Musst du mal besuchen kommen, wenn du mal da bist? Ich dich besuchen kommen? Ja, ja, sicher, das tue ich. Ja, wenn mein Onkel nichts dagegen hat. Der Joel flippt schon aus hier. Ist ja schlimm. Nein, Quatsch beiseite, das tun wir selbstverständlich. Aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest irgendwie uns bekannt geben, was A und B ist, ja? Ja, B, Quatsch, zweite. Was, B ist A? Nein, die zweite fand ich schöner. Also B, ja, ist richtig, A. B ist A. Also die zweite ist, was meinst du? Und die wollen wir dann auf die erste Stelle setzen. Wegen was? Wegen des Sackes? Saxophon. Ach, Saxophon, ja. Wo ist der Joe? Bitte? Wo ist der Joe? Sitzt auf dem Klo. Sitzt da. Ja. Aber den Unterschied zwischen einem Zementsack und einem Saxophon kennst du doch. Ja? Ja? Ich will aber noch schön sagen. Was denn? Oh, toll! Willst du dem Joe tschö sagen? Dann sag mal, ob man Sender tschö. Joe, tschüss, Joe. Schreib mir meine Postkarte. Ja, tschüss. Tschüss, Martina. Danke, ne? Tschüss. Ja. Martina, alles Gute. Recht herzlichen Dank. Du bist auch in den großen Pott drin. Bis demnächst, ja, beim Billardspiel. Ja, geh mal nochmal bitten, Jörg, ja? Ja, mach mal. Musik, Nils Lofgren. Ja, der Jörg, der ist immer noch beschäftigt, mit der hübschen Martina hier zu sprechen und kriegt's gar nicht mehr geregelt heute Abend. Aber trotzdem, Leute, er wird so in circa 35, kann auch 36 Sekunden sein, auflegen. Dann könnt ihr wieder anrufen, wer A und B ist. 5 Langspielplatten gibt's zu gewinnen heute in der Ersatz-BNL-Party, weil der Patrick leider mit irgendetwas im Bett liegt, nur nicht mit seiner Frau. Okay, Musik gibt's wieder von Michael Cimbello und Maniac nennt sich der Titel. Okay, Dance Babies. Was lachst du so höhnisch, ha? Ist in aller Munde jetzt Flashdance, ist doch ganz klar bei dieser hübschen Dame, die da auf dem Stuhl tanzt, wo das Wasser von oben runterkommt. Da möchte ich auch mal schauen. Aber ich habe gehört, jetzt kommt so ein Lieblingstitel von unserem Joe hier. Zuerst einmal viele, viele Grüße. Am Telefon haben wir den Thomas. Kann jetzt leider nicht über die Leitung gehen. Wir wollen wieder gute Musik machen. Und wie heißt der Titel jetzt, der kommt, Joe? Ah, die absolute Nummer 1 in England. Von 0 auf 1. Karma Chameleon von Boy George und Culture Club. Können wir eure Anzeigen im Rundfunk hören. BNL Radio ermöglicht es im BNL Flohmarkt. Also, habt ihr etwas zu verschenken oder zu verkaufen? Sucht ihr eine neue Wohnung? Habt ihr kleine Kätzchen oder andere Tiere abzugeben? Sucht ihr Briefkontakte oder sucht ihr einen Partner für die Urlaubsreise? Nichts einfacher als das. Schreibt an Radio Benelux, Postfach 10 in 4700 Alpen, Belgien. Unter dem Stichwort BNL Flohmarkt. Ausstrahlungstermine der Sendungen BNL Flohmarkt werden in den jeweiligen BNL aktuellen Sendungen am Samstag und Sonntagvormittag von 11 bis 12 Uhr bekannt gegeben. Also, zögere auch du keine Minute, beteilige auch du dich am BNL Flohmarkt und der Erfolg lässt nicht auf sich warten. Ja, das sagt der andere ganz bestimmt, der hat nämlich das Jingle gemacht, der Erfolg lässt nicht auf sich warten. Der sitzt bestimmt jetzt bei der Alicia auf dem Schoß, du, das habe ich im Gefühl, Jörg, was meinst du? Tja, ich kenne sie nicht. Kennst sie nicht? Ah, nettes leider. Mädchen, ja, ja. Übrigens, liebe Leute, ist das zwar sehr nett, dass ihr BNL eingeschaltet habt, aber dreht das Radio doch nicht so laut. Vielleicht ist in eurer Nachbarschaft jemand speziell, jetzt so eine junge Dame, so eine junge Frau, die stillt ihr Baby und die wollen auch keine Buttermilch haben, also bitte nicht so laut einschalten. Okay, könnt wieder anrufen, das Telefon ist frei. Was ist Nummer 1? Haut an Haut oder was meinst du? Es gibt 5 Langspielplatten zu gewinnen von der Gruppe Anaconda. It's Music Time. Ja, und ich möchte das haben, was die nächste Gruppe nun besingt. Dann wäre ich nämlich steinreich. Weißt du, was das für eine Gruppe ist und was für ein Titel? Überleg. Frust. Ja, graue Zellen sind bei mir schon abgestorben, aber was meinst du jetzt? Wie heißt das? Kennst du das immer noch nicht? Ach, meinst du dieses Gold da? Ja, genau, Gold. Ach, muss nicht immer Gold sein. Auch Platin. Waren übrigens gestern gar nicht so schlecht in der Veronika Rocknacht. Echt Jungs, gut? Nein, sie waren nicht schlecht. Es tut mir ja furchtbar traurig, aber an dieser Stelle müssen wir diesen Titel leider unterbrechen, da wir den nächsten Anrufer haben in Sachen Anaconda. Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn am Apparat? Ja, hier ist Rüdiger Lahl, hallo. Grüß Gott, hier ist der Michael, grüß dich Rüdiger. Ja, also ich kann keinen hören, weil ich kein Radio in der Nähe habe, also müsst schon ein bisschen lauter sprechen. Aber was ich sagen wollte ist, dass mir die zweite Platte besser gefallen hatte wie die erste, also ich würde auch die zweite als A-Seite nehmen. Das heißt also, was meinst du, ja? Ja, meine ich. Ja, das meinst du, dass das die A-Seite ist und das haben wir jetzt notiert. Aha. Und du bist auch in der großen Verlosung dabei. Aha. Wir müssen wohl allerdings dazu sagen, dass wir heute die Gewinner nicht ermitteln können. Aha. Wir haben nächste Woche dieses Anaconda Special von 20 bis 21 Uhr und wir hoffen, dass dann der Patrick um 21 Uhr wieder da ist, nächste Woche. Mhm. Und er gibt dann persönlich die Gewinner bekannt. Aha. Große Meister gibt nicht die Ehre. Ja, leider liegt er heute da im Bett, was so manche jetzt zu der Zeit machen, aber der hat wirklich also was im Hals, der ist wirklich so erkältet, der kann nicht, ja. Hast du irgendwelche Grüße noch durchzugeben? Ah ja, Grüße, ja, ich grüße noch den Joe, wünsche ihm noch alles Gute. Willst du ihn mal kurz haben? Ja, gib mir mal. Augenblick. Ja, gib mal. Joe, komm mal rüber per Telefon. Ich kann also sitzen bleiben. Aha. Hallo Rüdiger. Hallo Joe. Ja, Joe, ich wünsche dir alles Gute. Stimmt das, dass du wieder mal nach Sri Lanka fährst, oder? Ja, stimmt. Aha, da hatte ich letzte Woche, glaube ich, flüchtig gehört, aber da war ja wohl euer Sender nicht richtig in Ordnung. Und war also sehr schwer rauszuhören, mhm, dass es stimmte oder nicht. Mhm. Ja, Dienstag geht's los. Aha, da wünsche ich dir eine gute Reise, ja, und dass du viel erlebst. Ja? Mhm. Oh, prima. Dankeschön, ja. Rüdiger. Hm? Okay. Das wär's dann, ne? Okay, tschüss. Jo, tschüss. Alles Gute, tschüss. Jo, tschüss, Rüdiger, mach's gut. Wir frönen wieder dem Gold, oder? Nein, wir frönen jetzt nicht dem Gold. Was wir denn? Frönen einem fantastischen Club, und zwar dem Club Tropicana. Ah, die sind das. Ja, für die Tina. Ist doch richtig Tina, für Tina, ne? Peters, für ja, Tina und Peters. Dann gehen wir mal in den Club hier, in die Sauna, wo immer wir hingehen, Haut an Haut. Tja, ein Discjockey sagte einmal, jetzt wird gevögelt, und dann meinte einer, nein, das sind Grillen. Da sagte er, okay, dann grillen wir. Hier ist Club Tropicana. Thank you. So, genug gegrillt. Ja, wir sind die Würste bekommen, lieber Jörg. Was? Wir sind die Würste geworden. Mein Gott, das Menke. Was für Würste? Ja, ich wollte die Knackis noch am ganz späten Abend grüßen und wir haben jetzt mittlerweile 22 Uhr und 50 Minuten. Hier ist jemand in der Leitung. Ja, wer ist es denn? Hallo, hallo. Hallo, hier ist der Ralf. Oh, super, toll. Guten Abend. Ralfi, Polfi? Ja, Baby. Ja, grüß dich. Was meinst du? Ja, mir gefällt die Seite A am besten, die erste. Die Haut an Haut? Ja. Geht der R rein? Das ist doch so schön. Ja. Erinnert dich die irgendwie an irgendeinen bekannten Titel oder an irgendeinen Rhythmus von irgendeiner bekannten Gruppe oder irgendetwas? Nee, eigentlich nicht. Nicht, dann ist es sehr gute eigenständige Musik, muss man sagen. Du bist also auch in dem großen Topf drin. Ich habe es eben schon mal gesagt, wir können es leider erst in der nächsten Woche die Auslosung stattfinden lassen. Das heißt, die Gewinner der 5 Langspielplatten verlesen. Der Onkel Patrick wird das persönlich machen. Na fein, hoffentlich ist er bis dahin wieder gesund. Ja, wir wünschen ihm mal gute Besserung wünschen. Hm? Ja, hoffentlich kriegt er nicht noch mehr dazu. Ja. Nee. Er hat ja schon zwei Kinder. Weiß, meinst du, er liegt doch noch mit der Angina im Bett? Hm? Nein, im Moment ist es die Brigitte. Wie sieht die aus? Ach, dann kriegt die Brigitte auch noch die Erkältung. Ja, wahrscheinlich, ja. Arme Brigitte. Mein Lieber, hast du auch noch Freunde oder Bekannte, Omas, ja, Tanten? Ja, selbstverständlich, mehr als genug. Dann wollte ich den Joe noch grüßen und ihm alles Gute wünschen fürs nächste halbe Jahr. Ja, der ist gerade Treppe runter entschwunden, ich weiß nicht wohin, aber er versucht noch etwas Alkoholisches zu organisieren. Vielleicht ist er auch zur Brigitte gegangen. Ja, das weiß ich nicht, nein, wer weiß. Gut. Okay. Der Patrick lässt ihn aber heute nicht. Nein, ich meine an die Brigitte. Grüßen, den Siegfried Scheunemann und dann den Hilmar Niederhausen. Das war's dann. Wie heißt der Jürgen? Wer? Wie heißt der Letzte? Hilmar Niederhausen. Jilmar. Jilmar. Mar, mit Richard am Ende. Ja, und mit Hotel am Anfang. Alles klar. Die haben es gehört und wir wünschen dir auf jeden Fall noch einen feuchtfröhlichen Abend. Habt ihr auch was zu trinken da? Ja, auch mehr als genug. Ah, man hört es. Jetzt werdet ihr wach um diese Uhrzeit. Ja. Das finde ich gut. Habt ihr noch einen Plattenwunsch? Vielleicht können wir den erfüllen. Ich weiß es ja nicht. Irgendwelche Richtung an Musik? 99 Luftballons. Ja, vielleicht blasen wir sie irgendwo auf. Ja? Der Jörg nickt. Er hat die Pariser da. Alles klar. Alles klar. Gut, alles so ist gut. Michael, kennst du von dem Unterschied zwischen einem Handtuch und einer Frau? Handtuch und einer Frau? Mhm. Ja, nö. Also ich habe noch nie mit dem Handtuch gebumst, aber was ist los? Am Handtuch nimmt man gewöhnlich die trockene Stelle. Okay, stark. Also, sehr gut. Tschüss. So, hast du noch was oder hast du nichts mehr? Ich will wir wollen jetzt Musik machen, würde ich sagen. Wir wollen jetzt Musik machen. Ja, also wir schalten jetzt erstmal um zur BNL-Werbewoche. Achso, Werbewoche. Hey, was hältst du von den Beatles? Wie würdest du es finden, alle Beatles-Platten zu besitzen, die je produziert wurden? Hey Jude. Oder stehst du mehr auf Chuck Berry? Oder Roy Orbison? Die allerneueste Errungenschaft unserer hauseigenen Plattenfirma BNL Tel. Pop History. Auf jeder Seite mindestens 4000 super Fetzer. Außerdem als kleines Geschenk der BNL-Mannschaft alle Musiktitel der ganzen Welt, die je erschienen sind. Wie wär's? BNL Tel präsentiert exklusiv für Westeuropa Pop History. In der Plattenhülle auch noch eine kleine Überraschung, der BNL Tel Mini-Plattenspieler für Garten, Schlauchboot und die Geschäftsreise. Also die Beine in die Hand und nichts wie hin zum nächsten Plattenhändler. Pop History verlangen von BNL Tel. Na, wie fandst du das denn, hör mal? Sehr gut, nur wissen wir nicht, was das kostet alles. Also aus dem Grunde möchten wir den Hörern mal sagen, für 100 Franken seid ihr dabei, könnt ihr sowas Gutes bekommen. 100 Franken gleich 5 D-Mark, Mitglied werden bei uns im BNL Radioclub oder aber im BNL Fanclub. Wenn jemand Fanclub gründen möchte, der kann das gerne tun. Er braucht nur 10 Mitglieder zu werben, das heißt 50 D-Mark insgesamt sind das oder 1000 Franken. Und ihr schickt das Ganze an Radio Benelux, ihr kriegt dann eine Ehrenmitgliedskarte für den BNL Fanclub. Und da habt ihr auch unsere Telefonnummer und könnt uns zwischen 21 und 23 Uhr samstags abends anrufen. Hier ist die hübsche, altbekannte Nena mit ihren 99 Lümmeltüten. So, jetzt dürfen wir die Herren auch grüßen, die eben angerufen haben und so viel Alkohol zu Hause hatten. Wir haben es jetzt auch, denn der Joe, der steht vor mir mit 4 dunkelbraunen Bieren. Und die Sorte dürfen wir natürlich nicht verraten, aber es ist Trappistenbier. Nein, Ruhe. 99 Luftballons von der Nena. Ja, jetzt ist aber langsam gut. Ja, eins muss man der Nena ja lassen, die kann gut mit Luftballons umgehen. Ich weiß, das Zahnarztlied, kann, aber ne? Ich kann gut mit Luftballons umgehen. Sie hängt übrigens an der Wand hier bei uns. Stimmt's? Ja. Liebe Knackis, wie geht's euch? Noch alles klar? Ja, um 23 Uhr wird ja die Kiste zugemacht, dann wird das Licht ausgemacht. Wie geht's? Bitte? Frag mal, wie es dem Marco geht. Wie geht's der Marco? Gut, danke. In 2 Minuten machen die das Licht aus. Endlich mal unter der Bettdecke wieder. Was soll's denn? Also, Angeklagter, donnert der Richter, Sie sind schuldig. Ich werde in wenigen Minuten das Urteil gegen Sie fällen. Wie fühlen Sie sich? Wie eine Braut vor der Hochzeitsnacht, grinst der Angeklagte. Ich weiß, dass was kommt, aber ich weiß nicht, wie lang es sein wird. Musik, was ist denn die Musik? Ja, die ist hier. Das ist die Platte für alle Arbeitslosen von der UB40. Und wir trinken jetzt zusammen ein Gläschen Wein oder ein Gläschen Bier mit UB40 und Red Red Wine. So, das war der Red Red Wein, der rote Wein von UB40. Und das war ein Ex-Nummer 1-Hit aus der englischen Hitparade. Und wir wollen unseren Hörern noch Gelegenheit geben, so circa 11 Minuten bei uns anzurufen. Ihr seid nämlich gerade erst so richtig in Stimmung gekommen, so wie wir auch jetzt hier in Stimmung sind. Das Telefon ist zwar noch besetzt, wird aber in circa 1,5 Minuten frei sein, sodass ihr noch die Gelegenheit habt, noch einmal kurz anzurufen, was die Nummer 1 ist. Wir haben ja eben 2 Titel vorgestellt, was die Nummer 1 sein wird von einer neuen Single der Gruppe Anaconda. Haut an Haut oder was meinst du? Bitte ruft noch einmal kurz an im Studio. Es gibt mittlerweile 5 Langspielplatten zu gewinnen. Und Supersound haben wir natürlich auch dabei, Jörg. Welche Platte jetzt? Parfüm de Reve und Joe Lemaire ohne Fluss. Ohne Fluss, okay. Ruft nur an hier im Studio 1 von Radio Benelux. in Sachen Anaconda. Was soll die A-Seite werden, der Single? Wir haben gerade nämlich mal nachgemessen. Mittlerweile steht es 50 zu 50. 50% unserer Hörer haben sich entschieden für die Haut an Haut und 50 für was meinst du? Also es kommt wirklich auf den nächsten Anrufer an, was jetzt die A- oder was jetzt die B-Seite sein kann. Ihr könnt mitentscheiden, ein wichtiger Faktor, bei BNL Radio könnt ihr mitentscheiden, wer die Nummer 1 werden wird, wer die A-Seite werden wird, nicht die Nummer 1, denn die Platte wird ja erst in absehbarer Zeit gepresst werden, aber ihr könnt mitentscheiden, wer A oder wer B wird heute Abend und ihr könnt 5 Langspielplatten gewinnen. Es sind nur ungefähr 7 Minuten Zeit zum Anrufen. So, und jetzt warten wir. Und da kommt er schon. Auf was denn? Du. Gottverdomme. Gottverdomme. Zeker wel, hè. Goedenavond, de Nederlandse luisteraars, hè. Maar niet kijken naar de Veronica. Luisteren naar de BNL Radio, hè. Hoe maakt je het, joh? Dat is een wisseling show, hè. So, wir haben einen. Hallo, hallo? Wer ist denn du? Wer ist da? Ja, hier ist der Werner. Der Werner! Ja, ganz genau. Ist das der Lange? Ja, der vom VfL? Ja, ja. Ach, ja, Junge. Genau der. Ja, was macht denn euer Verein? Ja, was wir da gestern Abend gehört haben, war ja wohl nichts, ne? Nee, das hab ich auch gedacht, so. Ihr aber braucht richtig. Wochenende war dafür umso besser. Aber ihr habt gute Nachwuchs immer und die werden dann bei euch groß gemacht und dann werden sie dann verkauft gut, hä? Ja, vielleicht wird es ja nochmal was werden. Wer weiß, aber ja. Verkaufen können wir auch nicht. Da haben wir ja gar nichts mehr. Ja, ich muss mir morgen auch ein Fußballspiel angucken in Aachen gegen den SC Charlottenburg. Da erwarten wir ja mindestens in Aachen mindestens 2.000 bis 3.000 Zuschauer, ja. Oh, toll. Toll. Das ist ja richtig viel. Was meinst du, mein Lieber? Ja, Haut an Haut soll die A-Seite werden. Oh, das ist nett, ja. Also das Saxophon, sagt er das bei der anderen Platte aber auch zu? Bitte? Da, auf der anderen Seite war ja, was meinst du, was hältst du von diesem Saxophonstück da, dieses... Das gefällt mir auch recht gut, aber... Weshalb Haut an Haut? Ja. Ja, weshalb? Das ist die Frage. Weshalb? Ja, ich hab das nicht so ganz mitgekriegt, weil ich euch gerade so schlecht gehört hab. Ja. Weshalb, da kann ich vielleicht sagen, insgesamt gefällt mir das irgendwie besser. Obwohl beides sehr gute Stücke sind, gefällt mir das erste besser. Dann tun wir es beide auf eine Platte drauf, wie gesagt, und dann können die Hörer zu Hause dann selber entscheiden, wer A und B wird. Auf jeden Fall ist es jetzt raus, lieber Werner. Ja. Du wirst wahrscheinlich der letzte Anrufer sein, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Also, was BNL in dieser Woche entschieden hat, ist Haut an Haut. Und nächste Woche Samstag geht's beim Patrick und wir hoffen, dass der Patrick dann wieder dabei ist. Das hoffe ich aber auch. Ja, der kann sein Radiogerät wahrscheinlich jetzt eingeschaltet haben. Hören kann er noch, sprechen nicht. Oh, Patrick. Also ich kann nur eins dazu sagen, so eine große Ausdauer hat so eine Angina eigentlich auch nicht oder die Angina. Meinst du? Ja, glaube ich nicht. Ja, das kommt drauf an. Wie viel habt ihr denn zurzeit da? Was, wo? Wen? An Anginas. Im Moment gar keine. Nee, ganz alleine, Junge. Ja. Um diese Uhrzeit. Wie ja, hältst du das durch? Uhrzeit. Wie hältst du das durch? Indem ich BNL höre. Kein Aha. Team. Ja, anders wäre das unmöglich drin. Werner, ich gebe dir nochmal den Joe. Der wird sich dann auch von einem unserer besten Hörer verabschieden, ja? Ja, Augenblick. Tja, soll ich dir sagen? Hallo. Auch einen wunderschönen guten Abend, meine ich. Mhm. Ich wollte mich auch noch von dir verabschieden. Okay, ja, fein. Gute wünschen, eine gute Reise darunter. Wie kommst du denn? Mit dem Flugzeug? Ja. Dann guten Flug. Mit dem Bananendampfer. Flugzeugen. Ich hoffe, du hast nicht bei Never Come Back Airlines gebucht. Tja. Boah. Das war dann nicht so gut und ja, angenehmen Aufenthalt da unten. Boah, danke schön. Hm? Eine ehemalige Schulfreundin von mir war mal da unten und die meinte, das war Töfte da. Mhm. Ich war auch mal unten und also kann ich nur beipflichten. Das ist ganz, ganz super. Ja, sonst würdest du, glaube ich, auch nicht nochmal da wieder hingehen, oder? Ja, richtig. Eben. Dann mach's gut. Mhm. Du auch? Ja, bist du wieder da, hoffe ich, ne? Okay, in einem Jahr fast. Vielleicht. Oder auch früher. Ich weiß nicht. Ja, ich dachte halbes. Halbes. Okay, versuchen wir's. Hm? Jo, mach's gut, Joe. Du auch. Jo. Tschüss. Tschüss. Adios. So, und was nun? Wie was nun? Was tun, sprach Zeus. Ich habe was Neues aus den Kommunen hier. Da gibt es ja so viele Kommunen. Trotz gemeinsamer ideologischer Synchronschaltung ging die wilde Ehe der Kommunaden Heidrun und Heiko leider durch Konsumverzicht in die Brüche. Das junge Glück scheiterte an der Mundgeruchsbarriere.